Schillers Briefwechsel mit Kana, Teil 4, Dresden, 27. September 1792. Diesen Nachmittag ist endlich der zerbster gebärende Berg von einem Mäuslein entbunden worden. Weber hat von dem Compagnon Nachricht von dem Inhalte des Testaments und schreibt mir, dass ich ein Legat von 3000 Talern, schreibe 3000 Taler, erhalten habe. So viel beträgt gerade die Schenkung auf den Todesfall, worüber ich schon ein Dokument in Händen habe. Aus Zerbst selbst habe ich darüber noch keine Nachricht, außer der Ankündigung des Konrektors mit dem Prädikate trefflich. Mit dieser getäuschten Hoffnung zerfällt manches Luftschloss, aber ich bin schon so manchmal in dem Fall gewesen, dergleichen Kartenhäuser einstürzen zu sehen oder selbst einreißen zu müssen, dass es mich nicht anficht. Nun sehe ich mich genötigt, wegen meiner ökonomischen Umstände einige Maßregeln zu nehmen. Über meine Einkünfte an Besoldung und Interessen brauche ich nach einem gemachten Überschlage noch 500 Taler. Kapitale darf ich nicht mehr angreifen. Diese sind von nun an meiner Frau und den Kindern heilig. Also müssen diese 500 Taler verdient werden. Und hier gibt es nur zwei Wege, eine bessere Stelle oder Schriftstellerei. Der letzte Weg wäre mir der liebste, wenn ich hoffen dürfte, mir eine größere Leichtigkeit im Arbeiten anzugewöhnen. Ich habe Lust, einen Versuch zu machen. Auf Klassizität tue ich Verzicht. Es mag immer jedem einzelnen Produkte an Reife und Vollendung fehlen, wenn es sich nur durch einige interessante Ideen auszeichnet. Aber mein Name muss sorgfältig verschwiegen bleiben, denn sobald meine Autorschaft hier bekannt wird, versperre ich mir den Weg zu einer besseren Stelle. Durch deine Zelebrität kann ich meine Arbeiten ins Geld setzen, wie, wenn ich monatlich 3 Bogen wenigstens für die Thalia lieferte. Ob ich dies von mir erwarten kann, weiß ich freilich nicht, und daher muss ich mich noch durch eine Übersetzung decken. Eine solche kannst du mir vielleicht negozieren, womöglich im philosophischen oder historischen Fache. Wie steht es mit Locke? Dein Brief hat mir viel Freude gemacht. Schon das Gefühl, eine drückende Arbeit abgeschüttelt zu haben, gibt guten Humor. Diesen Genuss verdanke ich oft meinen Akten. Dazu hast du einen lieben Besuch, bei dem ich wohl wünschte, gegenwärtig zu sein. Überlass dich immer der wohltätigen Wirkung dieser Umstände, bis du wieder das Bedürfnis zu arbeiten fühlst. Und dann wollte ich für das Licht eine Vorbitte einlegen. Von deiner jetzigen Stimmung erwarte ich viel für eine solche Arbeit. Wallenstein, hoffe ich, soll auch noch diesen Winter fortrücken. Wenn H. meine Replik stillschweigend einsteckt, so ist er noch tiefer gesunken, als ich geglaubt hatte. Ich schrieb ihm mit äußerster Kälte wenige Worte über die Sache selbst, worin ich ihn bloß auf die Folgen seines unmännlichen Stillschweigens aufmerksam machte und beantwortete dann einen vorhergehenden Brief über gleichgültige Dinge, als ob nichts vorgefallen wäre. Hierauf habe ich seit einigen Wochen keine Antwort. D. beträgt sich recht gut, und ich hoffe, daß sie bald völlig geheilt sein soll. An der Gräfin Brühl hast du nichts verloren, sie würde dir nur unangenehme Empfindungen gemacht haben. Bei uns geht übrigens alles auf dem alten Fuß, die Kinder sind wohl, und für Emma habe ich einen Lehrer gefunden, der einiger Sonderbarkeiten ungeachtet mir für den Jungen sehr brauchbar sein würde, wenn ich ihn so lange behalten könnte. Lebe wohl, viele Grüße von Minna und Dorchen, deinem ganzen Hause, sage viel Herzliches von uns. Dorchens Arbeit wirst du nunmehr wohl erhalten haben, sie scheint ihr vorzüglich gelungen zu sein. Dein Karl.